Jetzt bald Weihnachten irgendwie. Das geht immer näher dahin, ne? Ich hasse Weihnachten. Ho, ho, ho, den ganzen Tag lang. Ja, ja, und na, was könnte man dir denn schenken? Ich schenke dir dieses Jahr ein Monopoly, habe ich mir überlegt. Ha? Ach, Monopoly habe ich früher geliebt. Mach so viel Geld, wie es geht und schick die anderen in den Knast. Für jeden Luxuspuff, den du errichtest, kannst du eine Kirche einreißen. Und landet eine weibliche Mitspielerin auf deinem Feld, muss sie sofort in die Küche gehen und allen männlichen Mitspielern was zu essen machen. Du, das kenne ich gar nicht, das Spiel. Das ist ganz anderes. Das musst du nur haben, ne? Ready, steady, ready, go! Yay! Ganz frisch aus der CD-Presse. Hier ist die ganz neue Mark. Oh! Oh. Hello? Oh, babe, I try so hard to find another way. Yes, I try to find our way. Oh, babe, I try so hard to find another way. Yes, I try to find our way. Das ist die ganz neue aktuelle. Mike O. Freitag, 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Let the show begin. Auf die Plätze, jetzt geht's los. Das Special am Freitagabend bei Radio, hallo Nachtschwärmer. away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away. Sound Lovers, Runaway, ganz, ganz neu auch. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Und zwar für morgen Samstag, 16. November. Zum einen Sternenberghalle in Friesenheim. Das ist Nähelang Offenburg an der B3. Und Herbolzheim, die Breisgauhalle in Herbolzheim. Und im Elsass Hatmat. Saldefit Hatmat. Eine Woche später, am 23. Altenheim und Seefelden, nee, Bad Krozingen. This is the Mobile Road Show. Wissen Sie, es gibt 7 Dinge, die das Leben vollkommen machen. Sex und diese CD. Du es. Die ultimative Doppel-CD für die schärfsten Stunden zu zweit. Du es. Ab sofort und überall. Die spektakulärste Show-Diskothek in Europa. Super Discothek Drops in Kiel Goldscheuer. Coming soon. Das ist klasse! Die neue Bravo jetzt ist da! Endlich wieder die 40 neuesten Hits! Bravo jetzt 15! Das Ding muss ich haben! Yeah, heute Abend geht die Post ab. Hey, du bist ja tierisch gut drauf. Logo, du weißt doch, heute Abend die Rocknacht mit 7 Bands. Kommst du mit? Du, also, ich war gestern dort. Gestern? Ja, stand doch ganz groß in Szene aktuell. Rocknacht vorverlegt. Was? Szene aktuell, das Veranstaltungsmagazin für Karlsruhe und die Region. Jeden Monat kostenlos in allen Musikgeschäften, Kneipen, Szenetreffs, Restaurants und natürlich auf Veranstaltungen. Szene aktuell, wissen, was läuft. Neu! Bellheimer Lord präsentiert Diskothek Tornado in Hau und Eberstein. Freitag und Samstag, Dance Total, Diskothek Tornado. Dance with me, wherever you go. Haben Sie sich schon einmal überlegt, aus einem Dienstagabend etwas ganz Besonderes zu machen? Dann laden Sie sich Ihre große Liebe ein und verführen Sie sie mit Nighthawk. Vier traumhafte CDs mit traumhaften Balladen für traumhafte Stunden zu zweit. Hello. Rufen Sie jetzt an 0180 55 020 und bestellen Sie Lionel Richie, Richard Marx, Boyz II Men, Sade, Rod Stewart und viele andere auf 4 CDs für nur 89 Mark. Noch einmal. Rufen Sie an 0180 55 020. Und denken Sie am Dienstag daran, wer fühlen will, muss hören. Lust zum Ausgehen? Engelsmühl. Lust zum Tanzen? Engelsmühl. Lust auf Live-Musik? Dann auf zu Engelsmühl. Kommen Sie mit Freunden zu zweit oder auch mal ganz alleine. Denn in der Engelsmühl bereiten Taxitänzer, Single-Ladies ein himmlisches Tanzvergnügen. Die Engelsmühl in Philipsburg. Jetzt jeden Samstag mit fetziger Live-Musik. Engelsmühl. Neu! Bellheimer Lauf präsentiert Diskothek Tornado in Hauen Eberstein. Freitag und Samstag. Dance total. Diskothek Tornado. Dance with me. Party time! When the sun is setting in the sky, everybody knows it's party time. And when the moon is rising high, y'all feels I know you will be mine. Party time on. Party time on. Party time on. La-di-dum. La-da-dee-la-da-da-dee-dum. La-da-dee. Turn on the music and I feel the beat. I see this girl standing there. Step on the brake like I just don't care. Come on baby, let me take you out. Show me colors and I walk so far. Show me colors of the night. Hallo Nachtschwärmer, der sich zugeschaltet hat. Hier ist Radio Regenbogen. Und hier geht's nämlich ins Wochenende. Und hier braut sich auch schon wieder was zusammen mit meinem Freund L. Bad, das hättest du nicht machen sollen. Unsere Familienfinanzen in den Computer eingegeben. Also Dad, sieh her. Hier auf dem Bildschirm erscheint jetzt gleich die Gehaltsliste von allen Berufen dieser Welt. Tja, und hier ist dein Beruf. Das ist nicht wahr. Mhm. Zeitungsjungen kriegen so viel wie ich. Das kann nicht sein. Zeitungsjungen können sich doch wenigstens ein Fahrrad leisten. Victor, es muss doch jemanden geben, der weniger verdient als ich. Ja, wir müssen aber langsam mal jemanden finden. Das glaube ich nämlich nicht, Ella. Hey, komm mal her. Ein pakistanischer Kameltreiber verdient mehr als ich. Ja, und höchstwahrscheinlich riecht er auch viel besser. Oh, jetzt ist er gleich ganz im Boden nachschwärmer. Da gebe ich wieder Ärger drauf. Irgendwo auf dieser Welt muss es doch einen Menschen geben, der weniger verdient als ich. Muss es wirklich ein Mensch sein? 22 Uhr und genau 33 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hallo, Nachtschwärmer. Ist nicht wahr? Das ist ein Ding. Radio an. Ich glaub, ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Geh, boah. Radio Regenbogen. Und jetzt. Und jetzt wird gespielt. Eins, zwei, drei. Los geht's, Leute, es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Der Gewinner erhält alles. Total alles, los geht's. Ganz los geht's. Und eins, und zwei. Fünf in der Briten. Drei, vier, okay. Yay. Das ist der erste Titel von unserem Gewinnspiel. Haben wir ja vorher schon mal gehört, aber ich habe keine Zeit mehr, den rausgenommen. Falls. Der L hält mich wieder auf. L. Heute kommt die große Abrechnung. I'm going out on a Saturday night. Just got paid and I feel alright. I drive my car down the street. Turn on the music and I feel the beat. I see this girl standing there. Step on the brake like I just don't care. Come on baby, let me take you out. Show me colors that I want to buy. Tu sais des fous qui sont tout en temps. wanna rock the place. Gotta give up. Gotta give up. Gotta give up. Gotta give up. Fun because we're running. Wenn ihr 5 Interpreten zusammen habt, dann ruft bitte an. 0138 8000. Das ist übrigens Kellys Lieblingsgruppe. Kelly, stimmt das? Flippt total aus, wenn sie das hört, ja? Oh Mann, die Gruppe hätte ich gern als Vater meines Babys. Nein, Nachtschwärmer, den Song habe ich schon dreimal, die letzten dreimal gespielt. Den müsst ihr jetzt tatsächlich kennen. 22.46 Uhr. Aber jetzt machen wir weiter zu hier. Oh yes! Jetzt müssen wir fünf zusammen haben. Das Special am Freitagabend bei Radio von hier, Radio Bibi, Radio Regenbogen. Ah! Radio! Uhr 50 in wenigen Sekunden. Oh yeah! Da muss ich jetzt rein! Absoluter Geheimtipp der Song nach Schwärmer. Ich habe in der Leitung die Selma aus Mannheim. Selma, hallo! Hallo! Grüß dich, Nachtschwärmerin! Selma, 5 Interpreten für dich kein Problem, oder? Ja. Lass mal hören. Waltz Apart. Words Apart, ja. Robert Miles. Ja. Scooter. Ja. DJ Bobo. Ja. La Bouche. Ja. Yay! Absolut spitze, selber alle anderen legen auf! Hier ist Welle Wahnsinn. Hier ist Welle Wahnsinn. Das winkt sogar das Frühstück sei, da tut sich das Büro.

brandneu interaktiv. Alles anschnallen, wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Are you ready? Get the party going on the dance floor. Das war schon vor Jahren mal ein Nummer 1-Hit. Die haben wir noch frisch aufgepäppelt. Technotronic. Pump up the chain. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Awa, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Awa, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Sag mal schon mal, jetzt kommt dann gleich nachher wieder aktuelles Nachrichten, Wetter, Verkehr und dann bin ich natürlich gleich wieder da. An Weihnachten, da werde ich ja zu Bandys gehen. Da komme ich zu euch. Meine, wohin auch sonst? Auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Das meinst du? Auf jeden Fall werde ich ein Geschenk mitbringen und das bekommt nämlich deine Frau. Du bekommst überhaupt nicht. Deine Frau bekommt ein Geschenk. Du meinst also, was ich nicht habe, steckt jetzt in etwas, was ich nicht verstehe? Ja. Der Spruch erinnert mich stark an unser Sexleben. Das ist etwas, was ich habe, aber mit dir nicht mag. Yay! Yeah. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit ihrem Moderator, Max. Hau rein, Maxi! Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier. Es bleibt herbstlich kühl, unbeständig, regnerisch. Temperaturen in der Nacht um 3 Grad, am Tage dann zwischen 10 und 12 Grad. Die weiteren Aussichten unbeständig und leider weiterhin kühl. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt gleich. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Peter Graf, Vater der Tennisspielerin Steffi Graf, ist zunächst wieder auf freiem Fuß. Er wurde nach über 15 Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Haftbefehl ist gegen eine Kaution in Höhe von 5 Millionen Mark ausgesetzt. Auch sein ebenfalls der Steuerhinterziehung verdächtigter früherer Berater Eckhardt ist gegen Zahlung einer Kaution wieder frei. Das Mannheimer Landgericht hält die Verfehlungen von Graf und Eckhardt für nicht so schwer, dass eine längere Untersuchungshaft zu rechtfertigen wäre. Der Bundesrat hat heute das vom Bundestag beschlossene Jahressteuergesetz 97 gestoppt. Mit Ausnahme Bayerns riefen alle Länder den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat an. Bei den Verhandlungen will die SPD-Seite erreichen, dass die private Vermögenssteuer erhalten bleibt. Die unionsregierten Länder streben einen besseren Ausgleich für den Ausfall der Vermögenssteuer an. Das Jahressteuergesetz sieht auch eine Reform der Erbschaftsbesteuerung und eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer vor. Der DGB-Kongress in Dresden hat einen Initiativantrag für Arbeit und soziale Gerechtigkeit gebilligt. Danach soll der Bundesvorstand ein Aktionsprogramm mit dem Hauptziel erarbeiten, die Arbeitslosigkeit bis zum Jahr 2000 zu halbieren. DGB-Chef Schulte schlug einen Beschäftigungsgipfel vor. Der Strom heimkehrender ruandischer Flüchtlinge aus Zaire hat stark zugenommen. Stündlich überqueren 10.000 Menschen die Grenze, berichtete eine Sprecherin des UNO-Flüchtlingshilfswerks. Wegen der Rückkehr der Flüchtlinge hat Ruandas UNO-Botschafter unterdessen die Entsendung einer multinationalen Schutztruppe für die Versorgung von Flüchtlingen in Ost-Zaire für überholt erklärt. US-Präsident Clinton und Frankreich halten es dagegen für verfrüht, die Pläne für eine Schutztruppe schon aufzugeben. Die baden-württembergischen Grünen sind heute in Sigmaringen zu einem bis Sonntag dauernden Parteitag zusammengekommen. Zu Beginn hatte der Bundestagsabgeordnete Rezzo Schlauch die baden-württembergische SPD scharf kritisiert. In Bonn würden die baden-württembergischen SPDler als Deppen der Nation bezeichnet. Niemand habe verstanden, warum die Südwest-SPD ihren offiziellen Kandidaten Rainer Brechtgen im zweiten Wahlgang zum Stuttgarter OB nicht zurückgezogen habe. Der Sport von heute. Die erste Bundesliga. Der erste FC Köln besiegte Werder Bremen 4:1. Borussia Mönchengladbach und der FC St. Pauli trennten sich 0:0. Die Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga. Der 1. FC Kaiserslautern spielte heute Abend gegen den FSV Zwickau. Trainer Rehagel konnte auf sämtliche Feldspieler zurückgreifen. Die Roten Teufel besiegten ihre Gäste 4:1. Mit einer mittelmäßigen Leistung hat der 1. FC Kaiserslautern seine Bilanz weiter verbessert. 14 Spiele und jetzt 30 Punkte. Clever und routiniert und mit dem nötigsten Aufwand spulten die Roten Teufel ihr Programm ab. Das Resultat: 7 Großchancen, 4 Tore durch zweimal Marschall, Frank und Wegmann. Den Zwickauer Gegentreffer erzielte der Ex-Waldhöfer Jörg Kirsten. Die Gäste konnten nicht mehr, der FCK tat nur das Nötigste. Kein berauschender Fußballabend in der Pfalz, aber den wieder mal 36.000 Zuschauern auf dem Betzenberg war es egal, denn auch so kann man... Gast trennten sich 0:0. Unentschieden. Die Mannheimer Adler gewinnen gegen die Nürnberger Ice Tigers mit 4:1. Die Tore für Mannheim schossen Beraldo, zweimal Tomlinson und einmal Schimetta. 5.400 Zuschauer sahen ein Spiel, in dem die Mannheimer nur im zweiten und letzten Drittel ihre wahre Stärke zeigten. Die Mannheimer Adler wurden nach gut einer Minute im ersten Drittel überrascht. Nach einem Fehlpass schnappt sich der Nürnberger Jiraschek die Scheibe und schießt das 1:0. Danach waren die Mannheimer geschockt und es klappte im ersten Drittel einfach gar nichts mehr. Im zweiten und letzten Drittel drehten die Mannheimer auf und waren wie ausgewechselt. Die Adler gewinnen verdient gegen eine defensiv eingestellte Nürnberger Mannschaft und sichern sich damit ihren zweiten Tabellenplatz. Sascha Baumann, Radio Regenbogen, Mannheim. In der ersten Eishockeyliga Süd besiegte der EHC Freiburg den EV Landsberg mit 6:5 Toren. In einer hochdramatischen Partie erzielten Weibel, Vorberg, Bleicher, Grossmann und zweimal Snarok die Treffer für Freiburg. Die Zeit 23:04. Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo Nachtschwärmer. Showtime! This is a new disco sound. Wanna hear it right now? So, hallo Nachtschwärmer, da bin ich wieder. L. Ich hab dich jetzt ganz in die Ecke gesetzt. Du weißt warum. Ich sehe dabei alt aus und sehr blöd. Ja, dir würde das richtig gut gefallen. Das gefällt mir ganz richtig. Dann schau, geht's los! Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. Say yeah! I'm a radio. Du weißt ja, warum das ich mache, weil es immer Probleme mit dir gibt, ja? Du bist mit denen, das Probleme gibt. Hey. Yes, Bud, Bruder von Kelly, begrüß mal deine Schwester. Stellst du deine Hohlbirne immer der Vakuumforschung zur Verfügung? Hey, a DJ Exclusive. Remix. R&B. Party, die aktuelle R&B. 23.09, hallo Nachschwärmer, wer sich zugeschaltet hat. Hier ist Radio Regenbogen und hier geht's nämlich mal richtig ans Wochenende. Wenn ihr mir faxen wollt, Grüße gehen nur per Fax unter folgender Nummer 0621 33 75 266. Remix, ha? R&B. Und mein Freund ist sauer. Oh je, er ist, oh, ist der sauer. Oh je, ist der sauer. Nachschau mal, jetzt ist er rübergegangen. Ans Telefon will sich bei der Geschäftsleitung beschweren. Ich nehme mal rein, ohne dass es merkt. Jetzt passt mal auf, ihr Mafia-Brüder. Jetzt verbinden Sie mich mit jemandem, dem ich die Meinung geigen kann. Wer ist das überhaupt? Absolut keiner. Wie ist deine Nummer? 1-800 Leck mich! Ich komm davonlaufen! Hör dir doch mal dieses Radio an! Hoffentlich hat er das nicht gemerkt. Das ist noch saurer. So, hier ist Future Breeze. Wie schützt sich eine Blondine beim Sex? Indem sie nur überdachte Bushaltestellen benutzt. Durchgeknallter Turbospaß. Oh, gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte... Katie, yo! Was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Oh, der Wahnsinn! Sie tun, was sie wollen, nie das, was sie sagen. Der Verstand wabbelt, ist es nicht so? Der Wahnsinn! Abschalten verboten. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. And I want my favorite DJ to give everybody the word. Der Wahnsinn! Immer am Rande des Abgrunds. Immer freitags ab 22 Uhr oberhalb der Wahnsinnsgrenze. Das klingt, als wäre der Feueralarm losgegangen. Bis Ihnen der Nacht im DJ Spezialtest. Na, haben wir es gleich. Aha, jetzt. Sugar Daddy, come on and sugar me. I want your love, so come on and give it me. Sugar Daddy, sugar Daddy, oh, look at me. I'm begging for more, more, more. Sugar Daddy, come on and sugar me. I want your love, so come on and give it me. Sugar Daddy, sugar Daddy, oh, look at me. I'm begging for more, more. Und jetzt bis an die Schmerzgrenze. Sugar ist sweeter. Hey! Auf der Rage by 7 ist es drauf. Boom, boom, boom. Tell, die Frage, die du mir gestellt hast, da brauchst du keine zweimal fragen. Die weiß ich auswendig, oder? Gehirnmasse keine? Anlagen keine? Nutzen auch keine? Sieh her und sag Hallo zum überflüssigsten Wesen der ganzen Welt. Hallo, Kelly. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Hey, guys. If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on. Aha. Wow. So, bevor ich die Termine verlese, nach schon mal, habe ich ja vor zwei, drei Wochen einmal wegen Leuten, die uns helfen wollen, was durchgesagt. Da sind jede Menge gekommen, das ist alles okay. Jetzt suchen wir noch einen Elektriker, also so eine Art Elektromechaniker, der ein bisschen unsere Anlage so ab und zu vordermann bringt. Der braucht also nicht auf und abbauen, der braucht nicht mehr kommen. Und Schraubenzieher, Phasenprüfer und so weiter. Wer da Interesse hat, bei Charlie 2000 oder 2 zu sein, immer samstags, manchmal auch freitags, der ruft jetzt folgende Nummer an, der kann sich da bewerben und bitte ich darum, 07402 8854. Nochmal, 07402 8854. Da meldet sich ein gewisser Bernd und mit dem redet er mal. So, morgen Samstag, 16. November. Friesenheim, die Sternenberghalle. Und Herbolzheim ist auch dran. Die Breisgauhalle. In Herbolzheim. Und in Hattmatt im Elsass. Da sind wir auch. Eine Woche später, 23. November, Altenheim. Und Seefelden nähe Bad Krozingen. Und Achtung, 30. November, Tübingen-Herschau. Und in Endingen, Kaiserstuhl und Villingen, Schwenningen, die Messehalle am 30. November. So, eine kleine Vorausschau. Haha. So, zwei, drei. On the road again, here we go. This is the Mobile Road Show. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Jetzt von dir hören oder traust du dich nicht? Sag mir nur warum, vielleicht bin ich zu dumm. Ich kann es nicht verstehen, Mensch, du laberst doch nur rum. Erzähl mir nichts von Trieben, ich will mich nicht verbiegen. Und ganz bestimmt werde ich mich nicht nochmal in dich verlieben. Verpiss dich! Ich kann es nicht ertragen, dass ich dich auf diese Art verliere. Es tut weh.

Besten Klasse. Dann grüße ich ganz nebenbei alle, die uns eingeschaltet haben. In sämtlichen Lokalitäten. In Tankstellen, zum Beispiel die Raststätte Bruchsal. In Bäckereien, überall, wo auch immer. Jake didn't chase hunger for pace. These are the bricks, maybe the stakes go down out of state. You gotta hear the story, how the thugs live in worry. Duck down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake didn't chase hunger for pace. These are the bricks, maybe the stakes go down out of state. Let's all take a look in the mirror of love and see you're the one where you're dreaming of. Don't care what they say or what they're thinking of. So, das muss jetzt reichen, nach Schwimmer. Das ist Charlie in Aktion. Wer zum Teufel ist Charlie? Jeden Freitagabend nur bei... Das ist zur besten Sendezeit. Unglaublich. C'est de retour. We'll be right back. Jetzt habe ich in der Leitung die Emine. Emine, und zwar aus Reutlingen, ganz weit weg von mir. Emine, grüß dich. Hallo. Wie kriegst du uns rein, über Antenne oder über Kabel? Über Antenne. Wunderbar. Auf der 100,4, denke ich. Ja. Wunderbar. So, jetzt 500 Brennen von dir. Okay. Also, das erste war Down Low mit Murder. Ganz. Und dann Ghetto People in ja. Ghetto. Ja. Hip-Hop Alliance featuring Down Low und Flip the Script, Nothing Like Viva. Hey. Dann die Fantastischen Vier kommen rein. Da bin ich ja baff. Warren G. und ich meine und What's Love Got to Do? Ja, das reicht mir. Hey. Emine, super. Du bist die Siegerin, du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Alle anderen legen auf, nächste Stunde haben wir gleich wieder ein Gewinnspiel. Superstar! Hallo Nachtschwärmer! Hier geht's ab. Hier passiert Action Showdown. Anschnallen, Leute. Macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt.